Erster wehe der Stadt, die nicht gehorcht. Sie ist schmutzig und tut anderen weh. Zweiter, sie hört nicht auf Regeln. Sie lernt nichts. Sie vertraut Gott nicht. Dritter, die Chefs sind wie laute Löwen. Die Richter sind wie hungrige Wölfe. Vierter, die Propheten lügen. Die Priester machen heilige Dinge kaputt. Sie missachten Gesetze. Fünfter, Gott ist in der Stadt. Er tut immer das Richtige. Böse Menschen schämen sich nicht. Sechster, ich habe Völker vernichtet. Ihre Mauern sind kaputt. Niemand wohnt mehr in ihren Städten. Siebter, ich sagte, habt Angst vor mir und lernt. Aber sie wollten nur Böses tun. Achter, wartet auf mich, sagt Gott. Ich bin wütend. Mein Zorn verbrennt die ganze Erde. Neunter, dann gebe ich den Menschen eine saubere Sprache. Alle werden zu Gott beten. Zehnte, Menschen kommen von weit her. Sie bringen mir Geschenke von den Flüssen. Elfter, an diesem Tag schämst du dich nicht mehr. Ich schicke stolze Menschen weg. Zwölfter, nur einfache und bescheidene Menschen bleiben hier. Sie suchen Hilfe bei Gott. Dreizehnter, die Menschen in Israel lügen nicht mehr. Sie essen und schlafen in Ruhe. Vierzehnter, singe laut, Stadt Zion. Freut euch, ihr Menschen in Israel. Seid glücklich. Fünfzehnter, Gott bestraft dich nicht mehr. Er hat deine Feinde weggeschickt. Gott ist dein König. Sechzehnter, an diesem Tag sagt man zu Jerusalem, hab keine Angst. Gib nicht auf. Siebzehnter, Gott ist bei dir. Er ist stark und rettet dich. Er freut sich sehr. Achtzehnter, ich hole die traurigen Menschen zurück. Andere Leute haben sie früher ausgelacht. Neunzehnter, ich bestrafe jetzt eure Feinde. Ich sammle die verlorenen Menschen. Alle werden euch loben. Zwanzigster, ich bringe euch nach Hause. Alle Völker werden euch bewundern. Das sagt Gott.